Was? Ich nehme mir einen, das nennt man Sabbatjahr. Dann sabbere ich nicht mehr. Ein Sabbatjahr. Ich werde irgendwo sitzen, aber lachen werde ich überall. Aber dann brauche ich keinen Witz mehr machen. Wenn es das Zwerchfell trainiert, aber nichts anderes. Reicht ja auch. Ne? Und dann wurde ich immer Zwerchfell trainiert. Zwergenaufstand. Wenn denn überhaupt. So, ist es soweit? Ja, ne? Zwei. Die weggesurfte. Ja. Gestrandet. Hier gestrandet. Ja, ich auch. Die Geflohene. Geflohene. Geflogen. Du bist geflohen. Dem Wind entflohen. Dem Wind entflohen. Aber hier ist auch windig jetzt, die ganzen Tage schon. Wenn unten am Strand, da ist bestimmt zum Windsurfen super. Na gut. So. Auf zum. Ihr seid ja alles alte Hasen. Ne? Du alte Schlange. Willkommen zur Treibjacht oder was? Ja. Zornbacher Schießen. Ja, fangen wir mal an, ne? Zum 1. Juni. Juni heißt es dann, Juni. Gut. Links ist mehr los, nee, rechts sitzt auch was. Gut, fangen wir an, ne? Na gut. So, wer will zuerst? Genagelt. Die Niederlage rührt sich. Ja, das kannst du sagen. Niederkunft. Ja gut, hat einer eine Frage mitgebracht? Oder seid ihr alle so da? Nur so da? Bisschen Sprudel? Christa, du hast immer die meisten Fragen. Ja, ich habe eine ganze Liste. Aber nicht da. Die nicht da. Bin ich morgen mit. Hast du die Liste vergessen zu Hause? Nee, im Zimmer jetzt. Ich bin heute so müde, ich musste schon hier aufstehen. Da kommt man natürlich nicht mehr. Du musst um 4 aufstehen. Das finde ich auch sehr schrecklich. Um 4 aufstehen? Für mich ist schrecklich, um 4 ins Bett müssen. 4 aufstehen ist ja nix. Na gut, also morgen haben wir Christa mit ihrem Zettel. Aber heute müssen wir uns noch ohne Christa mit ihrem Zettel. Sie ist auch noch zu faul, jetzt zum Zimmer zu gehen. Die liegt ja schon. Na gut. Die Einzige, die eine Frage hätte, wäre die, die kein Deutsch spricht. Auch nicht. Na gut. Ja, irgendwas Neues? Ich bin in einem kleinen Versuchsunternehmen. Oh. Du sollst nicht versuchen, du sollst einfach eine Frage stellen. Ja, gut. Das ist eigentlich gar keine richtige Frage. Bei wie wären wir Millionär, würde er sofort bei 50 Euro durchfallen. Der kommt nicht bis zu 50 Euro. Erstmal diskutieren, das ist ja wirklich keine richtige Frage, aber naja, vielleicht antworte ich auch nochmal. Das war mit dem Tiefschlaf. Die Frage, die du schon jetzt 10-mal mir gestellt hast. Weiß ich nicht mehr. Kann man Alzheimer haben und trotzdem Fragen stellen? Also da haben wir ja schon zu viel Erinnerung. Das bleibt eigentlich deswegen so unverständlich für mich, weil in dem Moment ja keiner da ist. Wer sagt das? Woher weißt du das? Habe ich von dir gehört. Absolut nicht. Absolut nicht. Ich habe gesagt, ist das, was du bist, ohne dass es sich erfährt. Das heißt nicht, dass da weder einer ist da noch keiner ist da, weil beides wäre schon wieder. Ja. Es ist weder einer noch keiner da. Ja, es ist doch gut, dass ich öfter mal nachfragst, ne? Ja. Klärt sie mal wieder auf. Und beim nächsten Mal stelle ich die nächste Frage wieder. Weil die Frage haben wir jetzt schon jedes Jahr einmal. Tja. Ich finde die gut. Du sammelst die auf aus der Luft. Und nächstes Jahr haben wir wieder eine frische Frage. Ist wie im Fernsehen jetzt einen alten Tatort sehen, so kurz vor Ende merke ich, ach. Habe ich schon mal gesehen. Dachte ich mir doch. Vor 10 Jahren hat er es nach 10 Minuten schon gewusst, aber heute braucht er 5 Minuten vor Schluss. Ach, den wollte ich mir doch gar nicht wieder angucken, den kenne ich doch schon. Ja. Passiert das bei Frauen auch schon? Nee, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Kennen Sie nicht mehr? Früher ist es mal passiert. Kommen mir bekannt vor. Kurz vorm Ende erkennst du auch, wie kenne ich das. Das ist schon mal passiert. Kennen wir uns nicht? Ja, wir müssen irgendein Fenster aufmachen. Lass mal die Tür oder irgendwas muss aufbleiben. Sonst haben wir Beschwerden hier. Noch? Ich kenne meine Pappenheimer. Kriegen keine Luft. Ja, das stimmt. Nee, da hat diese tief da, also das weltweit hat jeder da seine Probleme mit. Ja, weil der Mind kann es ja eigentlich nicht. Doch, er kann. Bloß er wehrt sich. Mhm. Ja, er kann. Wenn das Verstehen da wäre, wenn er das erlauben würde, wenn er da eben. Ach so, dann. Dann gäbe es ihm nicht mehr als das, was er denkt zu sein. Ja. Also kann er das gar nicht erlauben. Er könnte. Er könnte, wenn er den Mut hätte. Aber er hat den Mut nicht. Ja. Allein das Fleisch ist willig oder der Geist, wie war das? Fleisch. Das Fleisch ist willig und der Geist ist schwach. Der Geist ist schwach. Nee. Geist ist Schwäche. Ach die. Verrückt. Nein, es ist halt, wenn du mit und ohne, das kann doch der denkt, ohne ihn ging es nicht, wie sollte er das erlauben können? Nur zufällig, wenn das Verstehen da ist, ist er weg. Aber sobald er eben sich darauf konzentriert und versucht es zu verstehen, natürlich bestätigt er seine Notwendigkeit des Verstehens. Ja. Das ist sein kleiner Trick. Aber was wollen wir machen? Ja, kannst du machen nichts. Alles, was du machst, hilft nicht und was du nicht machst, hilft auch nichts. So. Also für den Prakash ist da nichts drin. Nee. Nichts zu holen. Ja, aber er will was gewinnen. Ja, da geht kein Weg dran vorbei. Nee. Anscheinend. Er will der Gewinner sein. Ja, noch eine Frage über die Abwesenheit. Über den Gewinner. Geh. Wer gewinnen will, muss ja eigentlich ein Loser sein, ne? Ja. Mhm. Loser. Lost. Ja, noch irgendeine Tief-Tief-Schlaf-Frage? Oder eine? Den wir schlafen jetzt gleich. Machen wir Übung hier. Tief-Tief. Ja, gut. Aber noch was anderes. Ihr müsst erst mal ankommen, ne? Irgendwas. Sind die Schicksale von den Phantomen total willkürlich? Willkürlich. Total. Könnte man so sehen. Dann hat halt der eine die Arschkarte gewandert. Eigentlich haben sie alle die Arschkarte. Ja, aber einer hat mehr Arsch. Einer hat mehr Arschwehen, einer hat weniger Arsch. Das kann, da uns können wir uns verständigen, aber Arsch ist alles. Große Karten und kleine Karten. Also die, die groß haben, wollen klein haben und die klein haben, wollen meistens große haben. Oder sind große. Oder? Nee, es ist. Also, sobald es dich gibt, geboren bist, ist vorbei. Da hast du die Arschkarte. Sobald du den Arsch hast, hast du die Arschkarte. Egal. Ja, das ist mir schon klar, aber manche hat ja mehr den anderen. Ja, aber ich sag ja, es gibt nur Variationen von. Ja, genau. Und die Variationen sind einfach willkürlich. Die sind einfach. Man muss halt mit dem Arsch zurechtkommen, den man gerade abgekriegt hat. Okay. Was soll man machen? Du versuchst ständig deinen Arsch zu liften oder einen erleuchteten Arsch, aber auch ein erleuchteter Arsch bleibt ein Arsch. Das bleibt nun mal in Variationen von Ärschen. Ja, man versucht sein Bestes, aber es ist nie gut genug. Das ist halt der. Man möchte ja kein Arsch sein, aber weil man versucht, kein Arsch zu sein, ist man einer. Es ist von vornherein dumm gelaufen. Ja. Ja, wenn man vergleicht, dann hat man schon sein Problem. Ja, genau. Ja. Da ist man eine Leiche, die vergleicht sich mit einer anderen Leiche und dann denkt man, der Leiche geht es besser als diese Leiche. Und wenn ich dann einfach denke, ich bin halt der Arzt, wo ich bin, muss ich auch nichts. Nee, wenn du siehst, dieser Arsch ist schon längst tot, weil du lass den Arsch sich um sich selber kümmern, weil lass die Leiche sich. Und die vergleicht sich mit anderen Leichen ständig, und das ist halt dieser Leichenvergleich, der ständig da ist, von Informationen von Leben, die sich untereinander vergleichen. Welche Information ist jetzt besser als die andere? Aber es hört ja nie auf. Und wofür auch? Also, auch in keiner Region. Ne? Gibt es dann im ganzen Advaita und Ding und so, dann gibt es Neo-Advaita, dann gibt es vergleichende Advaita, da gibt es dann Advaita, Vedanta, Advaita. Irgendwelche sogar in dieser Region, von wo es eigentlich Ruhe sein sollte, da wird dann auch noch gehackt wie die Hähnchen unter sich. Die Obererleuchteten oder so, oder wie weit ist der oder wie viel Mitgefühl hat der noch zu vergeben. Oder da wird doch ein Mitgefühl verglichen. Oder? Das geht, fällt nicht. Auch nicht vergleichen, dann vergleichst du wieder, dann vergleichst du mit einem. Ach, musst du etwa noch vergleichen? Ich vergleiche schon nicht mehr. Ich bin jenseits des Vergleichens. Da bin ich jetzt drüber. Da stehe ich jetzt oben und ihr noch unten, ihr vergleicht noch. Nee, nee. Also auch der Nicht-Vergleicher ist. Es gibt kein Entkommen, kein Ausweg. No way out. Also, sei es wie es ist oder auch nicht. Die Frage ist immer, wen kümmert es dann, wie es ist und ob da einer hat, ob nicht. Sobald da einer ist, dann kümmert es einen. Der kümmert sich halt. Der Kümmerling. Was soll er tun? Was soll er sonst machen? Kummertanten, Kummeronkel. Kummerkasten. Kummerkasten. Kummerkasten. Komm mal höher. Zwei Kümmerer vermählen sich. Was kommt da raus? Kummer. Zwei große Kümmerer schaffen einen kleinen Kümmerling. Das ist so eine genetische, so eine Richtung von einem. Die wollen, dass. Ach Gott, oh Gott, das hört nie auf. Was machen zwei Erleuchtete, die dann ein Kind kriegen? Was ist das denn, einer? So ein Indigo-Baby oder Indigo. Das ist verrückt, ne? Das Schwamm, ist die Seuche, gibt es die Seuche immer noch, dieser Indigo-Babys und solche Sachen, die schon erleuchtet zur Welt kommen und sowas? Ich glaube, das hat wieder abgehört. Man hört nicht mehr viel, ne? Die Mode ist langsam vorbei. Kristallkinder. Die was? Kristallkinder. Ach, das ist die nächste Stufe. Die Kristallika. Kristallin. Von den Gnostikern, ne? Gnog, Gnostiker. Ja, was macht man? Hilf, hoffnungslose Fälle überall. Was meinst? Schon nach 10 Minuten alles vorbei, oder? Vorher schon. Vorher schon. Braucht man gar nicht sich erst. Ja, Christa, hol deine Liste. Morgen. Ja. Ist der Daumen höre ich dieses Jahr auf. Kommt ja keiner mehr in die Frage, richtig hat. Du bist die vergessen wir. Listen. Nach einer Zeit habe ich immer nur die, da sitzen, ja, mach mal. Mach mal. Mach mal. Elaborate. Elaborate ein bisschen. Hä, Pankasch? Ja, stimmt ja, hast du recht. Ja. Dann machen wir nächstes Jahr erstmal Schweigejahr. Schweigen wir zusammen, weil das ist ja scheinbar die Tendenz. Ich unterwerfe mich der Tendenz jetzt mal. Dürfen wir denn dann noch mit dir schweigen? Nee, ich schweige immer nur allein. Jeder schweigt für sich allein. Schweigen online. Ich schweige online. Okay. Da ist irgendein Handy am Brummen. Ich weiß. Wir hören es, der Vibrator. Mit WLAN. Vibriert und es vibriert. Und keiner geht ran. Kommt wieder keiner, sagt der Vibrator. Ein frustrierter Vibrator. Ja, gut. Immer die Alp, die Meckers. Die vibrierenden Mecks. Gut, noch was aus Stuttgart, ne? Stuttgart ist gut. Ich liebe Stuttgart. Was? Ich liebe Stuttgart. Seitdem ich nicht mehr hin muss, liebe ich es besonders. Wird mir immer gestutzt und stutzig. Ja, Maler Captain. Ja, ich habe. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist meine Frau geblieben? Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ah, okay. Aber es hört sich mal wieder gut an. Ja, aber es bleibt nicht viel. Nee. Muss nichts übrig bleiben. Okay. Dieser Tief-Tief-Schlaf, eigentlich der Hinweis ist eigentlich viel, viel prägnanter. Der Rest ist nur interessant in der Anwesenheit von einem, der was wissen müsste. Weil in der Abwesenheit von dem gibt es ja gar kein Problem. Und das ist dieser Tief-Tief-Schlaf. Da ist ja gar kein. Es kümmert keinen, ob es da wen gibt oder nicht gibt oder ob es überhaupt was gibt. Aber wenn da noch geträumt wird? Da wird nicht geträumt. Im Tief-Tief-Schlaf träumt keiner. Okay. Tief-Tief-Schlaf ist die Abwesenheit einer Anwesenheit von einem Träumer oder Nicht-Träumer oder irgendeiner Vorstellung. Alle sieben sind Traumzustände. Die gehören alle zur Anwesenheit. Auch vor der Anwesenheit zu sein, ist immer noch eine Anwesenheit von einem, der vor Anwesenheit ist. Also auch die Abwesenheit von einem Anwesenden ist immer noch eine Anwesenheit von einem Abwesenden. Die wäre auch immer noch zu viel. Das wäre der vierte Zustand, der immer noch zu viel ist. Also alles ist so eine artifizielle An- oder Abwesenheit. Aber das Einzige, was nicht artifiziell ist, ist das, was weder da noch nicht da ist. Weder noch. Das ist dann eher der Punkt. Das ist der Tief-Tief-Schlaf, also wo es wirklich, ja was, das ist die Natur des Tiefschlafs, die gar keinen Tiefschlaf kennt. Also da gibt es weder einen, der ist noch nicht ist. Weder vor, noch nachher oder überhaupt. Und das könnte sein, dass es möglich der Hinweis ist für das, was du bist, was sich weder kennt noch nicht kennt. Und nicht kennen muss oder jemals kennen wird. Also, auch McKenna hat es nicht geschafft. Das ist der... Und weil das halt wirklich keiner verstehen kann oder muss, mache ich jetzt dieses Jahr den letzten Versuch, der auch nicht klappt. Kann ich jetzt schon sagen. Auch der wird nicht klappen. Weil, wie gesagt, doch der sagt, ich habe es verstanden, ist auch noch einer zu viel. Egal wie du, was du tust oder nicht tust, verstehst, nicht verstehst, heute Morgen hat mir einer einen Artikel von einem Shunya, einem Meister aus Costa Rica, der ein Ashram da, und da hat er mich in irgendeinem Text erwähnt und nennt mich den Anti-Krishna. Er sagte, erst, weil ich würde alles negieren und ich würde nichts übrig lassen, alle artifiziellen Liebes und Dinge und alles würde kaputt gehen, aber ich würde dafür nichts bieten. Ein Glück. Da hat er nicht mal Unrecht. Der macht alles kaputt, aber er gibt dafür nichts. Er hat mir eigentlich immer nur Komplimente gemacht in seinem Ding. Aber so als, ich will ihn ja nicht Antichrist nennen, aber für mich ist er der Antikrishna zumindest. Das fand ich natürlich super. Ich glaube, den muss ich. Aber deshalb noch Costa Rica, ne? Ich ja nach Costa Rica. Wolltest du sowieso hin? Ja, besuch ihn mal. Sag ihm mal, ich danke gern, ist schön, es hat mir gut gefallen. Ich nehme den Titel gerne an. Wer ist schon Anti-Krishna? Der Anti-Krishna. Hare Krishna, Anti-Anti-Krishna. Das kann ja nur Krishna sein, der der Anti-Krishna ist. Ne? Weil das Selbst ist ja gegen die Idee von Selbst. Also da, wo Selbst ist, gibt es ja kein Selbst. Und da, wo Krishna ist, das wäre dann der Anti-Krishna. Der gegen alle Krishnas kaputt macht. Ich finde es gut. Ich werde immer schreiben. Danke. Dein Antikrishna. Danke für den Antikrishna. Aber Antikrishna ist auch einer zu viel. Scheiße. Was macht man da? Was ist denn das, Karl, dass die eigentlich, also ich erlebe das häufig, dass die gnadenlosesten Erfahrungen was Wunderbares an sich haben? Das nennt man Gnade. Ist das auch einer, der vergleicht? Oder ist das einer, der... Dann ist es einfach so offensichtlich, dass du da nichts mehr zu tun hast. Das ist sehr entspannend. Also wo du dich wirklich nicht mehr wehren kannst. Ja. Gar keine Idee mehr haben kannst, dass du überhaupt was getan oder nicht getan hast. Diese Gnadenlosigkeit. Das ist sehr friedlich. Das ist weder ekstatisch noch nicht. Das ist einfach nur friedlich. Da ist einfach eine, ja, okay. Weil es gibt gar nichts anderes als okay mehr. Weil es wird gar nichts anderes zugelassen. Ne? Ja, das gab es ja im Umgang mit Sterbenden, oder? Da ist irgendwie was Wunderbares darin. Ne? Weil so lange würde ich jetzt. Ich würde jetzt aber nicht so lange warten. Ja, eben das, ja, das denke ich manchmal auch. Hör doch auf, warum willst du so lange warten? Weil wofür? Das will sterben. Das Ding, das macht ja. Du willst jetzt sterben, ne? Stimmt. Lass sterben, was sterben kann, und ja, ist ja eh schon tot. Das ist doch die ganze Übung, der ganze Buddhismus oder der ganze Ding, der Hinweis ist ja immer nur, dass du die Flüchtigkeit der Dinge, die Flüchtigkeit der Flüchtigkeit sogar. Im Tod ist alles eins, ja, aber das, was eins sein kann, ist natürlich vor dem Tod immer noch zwei. Also auch das Gnadenlose im Tod, also dass der Tod jeden erwischt und du siehst, da ist der Frieden dann, und man ist auch Friedhof hinterher, ist auch kein Ausweg. Weil es hört sich dann auch immer wieder ein bisschen hoffnungsvoll an. Da hofft man dann, wenn ich dann alles sterben lassen habe und ich sehe, dass der Tod jeden erreicht, dass ich dann im Frieden mit dem Leben bin oder so. Aber es ist alles labil in sich. Also auch das Verstehen, die ganzen Erfahrungen, die brauchen immer so einen Halt, irgend so ein Gerüst. Und die sind nicht schlecht. Das ist, dann macht es wahrscheinlich ein friedvolles, relatives Leben möglich. Ich habe da nichts gegen. Man versteht, denkt immer, ich will, dass er das kaputt macht. Ich habe gar kein Interesse, was kaputt zu machen. Ich mache es alleine einfach. Es geht von alleine kaputt. Muss ich mich gar nicht darum kümmern. Das wäre ja sonst gar nicht aushaltbar. Wenn nicht irgendwo dieses, es wäre ja völlig unaushaltbar, dieses sogenannte Leben. Wenn nicht Leben kann man nicht aushalten. Das ist nicht aushaltbar. Warum sucht denn jeder nach irgendwas? Weil er es nicht aushält. Er möchte irgendetwas harmonisieren, was nicht im Balance ist. Jeder möchte irgendwas, ja, er weiß nicht was, aber er sucht nach irgendetwas, was er denkt nicht zu haben. Nämlich Frieden. Und wenn du dann mit Toten zu tun hast, dann hast du so eine Ahnung, kriegst du so einen Geschmack von irgendwas. Aber der Geschmack ist dann auch schon wieder irgendwas Besonderes. Als wenn es dann nur dann sein kann oder so. Als wenn es eine Bedingung braucht. Von Erkenntnis oder von Umstand. Weil auch dann dieser Umstand wurde in diesem Begegnung mit Toten oder mit dem Sterben, dann wurde diesen Frieden dann erfährt. Es ist auch wieder ein relativer Frieden zu dem Frieden, der vorher irgendwie nicht da war. Er kommt durch etwas und er wird auch wieder gehen. Er ist nicht gut oder schlecht, aber er ist halt genauso flüchtig wie alles, was davor war. Aber wenn du mich jetzt im Relativen fragst, vom menschlichen, persönlichen Leben, dann würde ich sagen, konfrontiere dich mit der Sterblichkeit und sehe, der Tod ist nichts, was dich berühren könnte. Oder wo, da ist mehr Frieden drin als in jedem irgendwas. Aber dann würde ich schon wieder Hoffnung machen, als wenn du dich durch irgendeine Ausrichtung auf etwas dann mehr dem Frieden zuwenden könntest. Und ihn dann mit etwas anderem abwenden musst. Ich weiß nicht, wo er ist und wo er nicht ist. Das ist mein Problem. Aber wenn ich jetzt sagen würde, da ist er mehr als da, dann hätte ich schon wieder dann wäre ich schon wieder ein Lehrer, der dir zeigen möchte, wo du mehr Frieden findest. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß absolut nicht, wo er ist und wo er nicht ist. Absolut keine Ahnung. Oder Leben, wo ist Leben, wo ist nicht Leben? Weil Leben und Frieden sind Synonym, das sind nicht verschieden. Von da habe ich da. Also wenn du mir jetzt so einen Umstand zeigst, dann sage ich, okay, das kann man im relativen artifiziellen Theater des Seins, ist ein relativ friedlicheres Theater, aber das Leben hat keinen Vorteil dadurch, ob es sich jetzt da friedlicher fährt oder da unfriedlich. Also der Frieden braucht den Frieden nicht, den er da erfährt. Also nur diese Idee von mir braucht das. Die Idee vom kleinen Krieger. Mich dünkt, es macht es mir erträglicher, dass ich diese Unerträglichkeit aushalte. Ja, du hast wieder Hoffnung, dass du doch in der Lage bist, sie auszuhalten. Ja. Ja. Aber wie lange? Das sind so kleine Pausen im Kampf. Mein Kampf geht weiter, aber ein bisschen friedlicher. Ich will das, wie gesagt, ich will das jetzt nicht irgendwie sagen, das ist alles, es ist scheiße, aber ich will es nicht unbedingt sagen. Thank you. Was soll ich machen? Ist viel schöner, wenn du sagst, dass es scheiße ist. Scheiße. Ja, ich sage halt nur, wie ich es sehe. Ich versuche, du hast ja gerade gemerkt, ich habe versucht, es ein bisschen... Aber klappt nicht. Also ich sage immer, Leute fragen, warum machst du das? Ich sage, das ist eine Übung von Hilflosigkeit, von dir und von mir. Da ist die Hilflosigkeit da, ist nicht verschieden von der Hilflosigkeit hier. Das heißt nicht, dass ich dir irgendwas Neues beibringe oder zeige. Also es ist ein Resonanzfeld von Hilflosigkeit, was da ist. Also ich kann auch nicht bestimmen, was aus dem Mund fließt, wie du nicht bestimmen kannst, wo du deine Aufmerksamkeit reinbringst oder irgendwas. Diese Hilflosigkeit, dieser Frieden der Hilflosigkeit ist eigentlich das ständig Daseinende, wo nichts bestimmt. Diese Bestimmungslosigkeit. Im Deutschen ist es schön, es bestimmt nichts. Nichts bestimmt nichts. Nichts bestimmt nichts. Nichts und wieder nichts. Es braucht gar keine Stimmung. Weder eine gute noch eine schlechte. In welcher Stimmlage sind wir denn heute? Ja, also ich kann immer darauf hinweisen, auf das, was nie was weder gebraucht noch nicht gebraucht hat. Also tendenziell bin ich schon zerstörerisch, würde ich sagen. Obwohl beim Zerstören ich nichts kaputt kriege. Das ist mein Problem. Ich versuche unendlich irgendwas kaputt zu machen, ich setze sich aber immer automatisch wieder zusammen. Also so eine Sisyphus-Sache, ich hau kaputt alle Konzepte, kurz und klein, und kaum dreht sich das Ding um, schon sind sie genauso wieder vollkommen stabil. Aber, wie gesagt, auch ohne Hoffnung stirbt sie nie. Naja. Ja, Russland. Alles im Kaukasus. Kaukasus. Wodka. Nee, was tun? Was? Irgendwas? Immer noch nichts. Ja. Könnten wir denn überhaupt leben ohne Konzepte? Würde nicht alles zusammenfallen, wenn wir Angst hätten? Probier doch mal. Ich habe ja noch Konzepte, ich weiß nicht, wie das ist ohne. Du läufst 90% am Tag rum, ohne überhaupt zu wissen, dass es dich gibt. Nein, das meine ich nicht. Und trotzdem geht es weiter. Du fährst Auto, ohne dass du überhaupt fahren kannst. Das Auto fährt allein, alles automatisch. Doch, du denkst, ohne dass du dir denkst, dass es dich gibt, gibt es dich nicht. Dich gibt es mit und ohne Denker, der denkt, dass es ihn ohne ihn nicht gibt, das, was es gibt. Hm? Was soll denn da zusammenfallen? Gibt es da was, was zusammenfallen könnte? Sag mir mal. Ich glaube, im Kopf kann ich das nicht verstehen. Im Herzen auch nicht. Wenn er das Konzept nicht würde zusammenfallen. Und dann? Meinst du, es interessiert werden? Natürlich interessiert es keinen, außerdem. Außer dir. Das fällt jede Nacht zusammen und morgen bastelt es sich wieder zusammen. Was soll denn da was Besonderes sein? Ihr macht da so einen Hermann draus. Ist doch verrückt, ne? Jede Nacht klappt das Ding da zusammen und verflüchtigt sich. Und jeden Morgen. Ha! Ha! Frisch! mehr oder weniger frisch am Morgen im Frühtau gehe ich zur Toilette und früh getraut. Dann bin ich schon wieder müde. Und schon wieder müde. Also was ist denn daran was Besonderes, wenn das Ding zusammenfällt? Weil an das, wo nichts da ist, wo nichts ist. Keine Erinnerung da ist, wenn das am Morgen wieder da ist. Klar erinnerst du dich. Du erinnerst dich an etwas, was nicht da war. Ist auch eine Erinnerung. Du erinnerst dich an eine Abwesenheit von einer Erinnerung. Das ist auch, jeder sagt, ich weiß zwar nicht, was war, aber es war nicht so schlecht, glaube ich. Doch, auch du, mein Sohn. Fotos. Ja, ist so. Frag mal ein, ja, was war denn heute tief klar? Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich war es nicht so schlecht, weil fühlt sich gut an. Ich würde eher sagen, aus meiner Erfahrung, ich weiß ja gar nicht, dass ich tief geschlafen habe. Ja, aber es ist doch das Beste, sonst wirst du nicht so viele Fragen darüber stellen. Weil du willst ja haben. Na, Kundeti hat mir mal gesagt, ich sollte üben, das zu erfahren, aber... Das hat er nicht so gesagt. Sondern? Das hat Ramana auch so gesagt. Dein natürlicher Zustand ist zu sein, was du nicht sein kannst, nämlich das zu sein, was du im Tief-Tief-Schlaf bist, hier und jetzt zu sein. Das ist keine Übung, das ist einfach das zu sein, was du bist. Weil das bist du jetzt und im Tief-Tief-Schlaf. Das bist du ja nicht nur da, das bist du ja jetzt nicht. Ja, das stimmt. Ja, also, das ist die Übung. Das ist keine Übung, das ist einfach das Einfachste, eben das zu sein, was du nicht sein kannst. Das ist deine Natürlichkeit, deine Natur. Das ist das Natürlichste und alles andere, was eine kleinste Anschauung braucht, ist artifiziell. Und dich jetzt darauf, eine Anschauung darauf zu, das dahin kommen zu wollen, das lässt es einen artifiziellen Heini machen. Der möchte etwas haben, was man nicht haben kann. Da gibt es kein Prakash-Land. Prakash wird da nie landen. Also das ist mir völlig... Weil er schon da ist. Der muss da gar nicht mehr landen. Der ist schon der Landeplatz. Ja, da brauchst du gar nicht mehr abheben. Ist er zu dusselig dazu. Das wäre ja noch ein geschmeichelt gesagt. Dann sagt es richtig brutal. Wie brutal. Dann müsstest du erst mal einen geben, der ein Dussel sein könnte. Du Dussel, du. Manometer. Ja, ehrlich, ne? Ja. Er will überleben als Dussel. Zumindest bin ich dann noch Dussel. Hauptsache wie gestern. Dann lache ich mich dusselig. Fussel, ein Dussel hat einen Fussel. Wenn du zu viel Fussel trinkst, wirst du so ein Dussel. Daher kommt das. Ja. Ja. Was machst du da? Kannst du machen nichts? Kannst du nicht mal zugucken. Ja, nicht mal das. Ja. Da guckst du noch nicht mal. Ja, da guck ich mir aus der Wäsche. Biff, wenn du noch eine Wäsche hättest. Das ist die Klammer. Klammer auf, Affe tot. So. Ja, ich bin immer noch, wenn ich hätte die Wäsche. Oder wer die Wäsche? Du bist die Wäsche. Du bist ein Klischee. Ja, sobald Prakash stimmt. Alles verloren. Ne? Ja, ist verrückt, ne? Du willst immer zu dem werden, was du bist. Das ist echt Wahnsinn. Du willst dahin, wo du schon längst bist. Herrlich. Und tust immer so, als wenn es was zu tun gibt. Ja, was soll man sonst den ganzen Tag machen? Ne? Man tut und tut, als wenn man tut. Tut, tut. Tatü, tata. Manchmal wird man auch zum Feuerwehrauto. Das brennt, das brennt. Ich habe eine Kundalini. Raschauer. muss ich behalten. Eine Kundalini Raschauer. Emergency. Sobald er aufsteht, emerge and see. Und schon bist du verloren. Ne? Ja. The emergency. Christa, jetzt bist du auch schon wieder aufgestanden. Fast. Halb aufgeklappt. Fällt dir nichts auf dem Zettel ein? Komm, Christa, tu nichts. Ich bin noch ein bisschen Vorfreude. Vorfreude? Oder ein bisschen Schonzeit. Besser gesagt. Ja, Prakash, müssen wir wirklich wieder dem Dussel zugang. Hast du aber Dussel gehabt, wa? Dass du noch Dussel bleiben kannst. Oder wo kommt das her, dass man Dussel gehabt hat? Nein. Ist das beim Sterben? Ich hatte mal Dussel. Du sell, ich kaufe. So, der Händler der vier Jahreszeiten im eigenen Kopf, ne? Du sell, I buy. Du verkaufst? I buy eBay. Ja, das ist Christa, ohne Zettel. Das hat sie jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, oder? Demnächst sagt sie bye-bye. Na gut. Ja, Stuttgart. Da müssen wir doch was machen können. Wer? Wo nicht? Nein, ich nicht. Ich hoffe, du hast genug gearbeitet. Dann kann es ja, oder für das Phantom ist ja dann schon angenehm, wo du vorhin gesagt hast. Nö, für das Phantom ist immer alles schlecht. Zustand 4 ist doch besser wie Zustand 1. Denkt man, denkt er sich. Dafür braucht man erstmal einen Vergleich. Also das sind 7 Zustände des Friedhofs. Da vergleichen sich die Friedhofs, also die Grabmäler untereinander. Wo stehe ich besser? Ja, das ist mir schon klar. Aber was? Meinst du dann das Grabmal, also der das Grabmal vor dem ist besser dran? Die ewigen Jachtgründe da hinten sind besser als die Jachtgründe hier vorne? Was ist jetzt besser? Also ja, wie du schon sagst, unter Geistern vergleicht man. Also im Geistland, in der Geisterbahn vergleicht man, welcher Geist jetzt mehr erschreckt. Genau, und wenn ich aus dem Geistland sowieso nicht rauskomme, dann gucke ich nach. Bist du ganz begeistert. Vollkommen begeistert ging sie in die Geisterbahn. Zu ihren Geistern. Das habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich als Geist sowieso nicht rauskomme, dann gucke ich halt, dass ich. Suchst du einen anderen geilen Geist und ja, fertig. Genau. Okay. Ja, das ist der geile Geist. Der Heilige Geistberg. Geistfeld in Hamburg. Gibt viele solche Dinge. Nee, man hat ja eine Versammlung dann von Geistern. Überall. Gibt es ja genug von. Heute Abend ist wieder Stuttgart gegen Bayern in Berlin. Ganz begeistert. Da geht's rund. Stuttgart verliert. Sowieso? Ja. Macht mir nichts aus. Aber mehr. Bayern soll verlieren. Ja. Schweinebande. Alles Verbrecher da unten. Was? Gegen Stuttgart müssen wir nicht umgehen. Doch. Ich bin nicht so viel gegen Stuttgart, dass ich da. Nein? Da bin ich, das gönne ich Stuttgart. Weil ich Bayern gönne ich gar nichts. Ja, Ich muss doch nach München. Im Prinzip ich auch nicht. Die Bayern. Die sind ja gar nicht Deutschland. Dass die überhaupt mitspielen dürfen wollen. Sagen Sie ja selber. Königreich Bayern. Freistaat, Königreich. Was wollen die überhaupt? Dass sie überhaupt nach Berlin reinkommen. Dass du überhaupt in Berlin wohnen darfst. Bei euch, ja, bei euch da in Bayern. Sind ja keine Bayern mehr. Sind ja alles nur Emigranten. Holen den deutschen Pokal, die Emigranten. Ausländer. So Ribery, so. Diese verrotteten, Holländer? Roggen. Roggen. Das macht Spaß in der Geisterbahn, wenn man Feinde hat. Da muss ich welche aufbauen. Ja. Feindbilder braucht der Mensch. Damit der Kämpfer was zum Kampf hat. Ne? An der Leine liegen, das hilft auch nichts die ganze Zeit. Nee. In Hannover. Ja. Kämpfer. Noch alles überschwemmt. Ja, das gehört sich auch so. Land unter, Hangover. Ja, wo waren wir überhaupt beim Geist? Der Geist. Guck mal, was der sich für Tempel baut und was der für Sachen macht und so Stadien voll. 80, 100.000 Leute, eine Gumminilpe, die da rumfummelt und dann in so ein Rechteck da reinbubbelt und dann. Sind wir doch hier die. Das Ganze fing mal zwischen zwei Dörfern an, wo, wenn der eine Mannschaft bei dem anderen eins ins Tor macht, dann hat er so ungefähr, wenn er die Frau des anderen penetriert hat. Fing alles so an. Also anstelle von Krieg, in dem man denkt, macht man dann ein Spiel. Wo der eine der Gewinner durfte dann die Frauen mit nach Hause nehmen. Möchtest du Ribery Frauen mitnehmen? Was? Ribery? Ich versuche mir gerade vorzustellen, dass jemand Riberys Frau mitnehmen. Hat er doch, hat er gar keine Frau. Doch. Eine Fatima. Fatima? Fatima. Was? Der gut gefangen wird? Ja. Ich dachte, der hat immer nur Nutten aus Paris. Nebenbei. Auch außerdem. Je nachdem, wie viele Tore er schießt. Darf er wieder ein paar Rüste. Zwischendurch. Der kleine Fummler. Ja, stell dir vor, nur weil das Leben nicht ertragbar ist, baut es sich diese ganzen Kathedralen von Sport, von irgendwas, Religion. Von Bundestagen, da tagt der Geist. Eine Merkel, welcher Geist hat sich sowas ausgedacht? Kann ja nur Kasperletheater werden. Ja. Dann mit Hollande da, wieder so zwei Kleine, die sich auf Augenhöhe begegnen. Bei dem anderen war sie ja noch größer. Bei dem Sarkozy war ja so ein ganz kleiner, so Kniekehlentreter. Wadenbeißer. Tja, so geht's zu im Geist. Jetzt macht der Geist wieder Überflutungen in Deutschland, nur damit was los ist. Das muss man sich mal vorstellen, was der alles macht. Nur zur Unterhaltung. Nur damit er was zu tun hat. Macht alle Keller voll, dann pumpt er sie wieder aus, streicht er sie neu, damit sie nächstes Jahr wieder volllaufen können. dann bauen sie genau da, wo es immer Wasser reinläuft, damit sie dann was zu tun haben. Das nennt man Beschäftigungstherapie. Wer baut schon einen Fluss irgendwo? Die ganzen Städte da oder an der Mosel. Dann machen sie die Mosel gerade, aber dann haben sie natürlich noch mehr Gefahr. Dann schießt das Wasser aber. Also irgendwann muss das auch mal aufhören, der Scheiß. Ne? Mach mal mit dem. Hat der irgendwann mal was gelernt, der Scheißer? Nee. Jetzt in Syrien, da Russland schickt die Bomber hin oder die Yachtflieger und damit er dann wieder schön in die Patrioten reinschießt. Dann kommt der, die anderen Waffen kommen dann aus Frankreich, Deutschland wieder für die Freiheitskämpfer? Sogenannten. Wahnsinn, ne? Und es ist ein Rüstungskonzern. Daimler-Benz. In Russland heißt er Putin. Was? Ich sagte, wir sind bei wieder bei Stuttgart. Bei Putin? Ja. Das heißt noch nicht B, das haben wir immer gesagt, das ist nicht BRD, sondern BD. Wie heißt das? DB? DBR. Deutsche Bank Republik oder Daimler-Benz Republik? DBR. Ohne Haftung. Tja, der schüttelt der Franzose sogar mit dem Kopf. Gut. So, zurück zum ernsthaften Geist. Hast du mal eine? Ja, so, Verbündnis. Also, jede Zivilisation hat eine Zivilisation, hat Entwicklung, also Evolution. Und dann für unser Leben ist das gibt diese Evolution. Mit Entwicklung oder dass es nur würde tanzen. Eine Evolution. Ja. Ja, die gibt's. Gibt's auch. Man hat so seine Evolution. Man hat dann so, der Körper bis zum Zenit und dann hat er Revolution. Ne? Bis er ins Grab fällt. Erst zum Höhe, also zur Hochzeit, hat man eine Evolution von Geist, Körper, Seele. So mit 40 hat man dann sein größtes Potenzial erreicht und dann geht es bergab. Das ist wie mit Menschheitsevolution oder menschlicher Geist oder so. Jetzt im Moment hat es die Evolution der Wissenschaft. Ja. Und irgendwann ist dann so ein Maximum erreicht und dann bricht zusammen. Also in jeder Etappe hat es einen Anfang und dann irgendwann ist dann so ein Höhepunkt, so ein Zenit erreicht, bei einem menschlichen Geist, bei dem eigenen Körper schon, bei irgendwas, bei jeder Art von, und dann geht es wieder pennen. Weil irgendwann wird es dann wieder weg sein. Also auch der menschliche Geist jetzt, diese menschheitswissenschaftliche Sache, wird irgendwann mal futsch sein, weg. Und möglicherweise steuern wir auf irgendeinen Zenit vor, wo wir dann wirklich millionenfache Potenzial haben von Selbstvernichtungswaffen. Und dann wirklich nur noch ein Funken da sein muss, damit das Ganze platzt. Möglicherweise ist dann so ein Maximum erreicht und peng. Ne? Oder jetzt das Klimakatastrophe ist auch so. Die Evolution der Selbstzerstörung hat so ein Zenit erreicht, wo eben das Klima eben sagt, scheiße, ich kann nichts mehr. Menschen brauchen wir vielleicht nicht mehr. Der Meeresspiegel ist egal, wie hoch er ist. Habe ich gehört. Ich habe mal mit ihm geredet, habe ihn gefragt, macht dir das was aus? Meter mehr? Nö. Meter mehr? Darf es ein Meter mehr sein? Also dann kannst du möglicherweise in einem, oder irgend so ein Komet, der ist gerade gestern, ist einer so vorbeigeflogen. Wenn der jetzt, wie war es? Irgendwas 5 Millionen Kilometer weiter hier, dann wären wir jetzt nicht mehr am Reden. Es ist nicht passiert, aber es hätte können sein. Ich meine, nur so zufällig mal. Die sagen, jetzt haben wir wieder 2000 Jahre Zeit. Es interessiert mich jetzt weniger. das vielleicht 2000 Jahre Zeit, dann bis zum nächsten, der genauso weit entfernt wieder vorbei ist. Oder auch nicht. Ich sage nur, es ist flüchtig. Evolution ist eine Idee oder von einem, was einen Anfang hat und dann hat es seine Entwicklung und die Entwicklung hat dann aus irgendeiner Perspektive einen Höhepunkt oder irgendwas, aber irgendwann wird es weg sein. Dann würden die dann von menschlichen oder Dings würde sie sagen, ja, wenn einer erleuchtet wird, dann hat er seinen Zenit, also seinen Höhepunkt erreicht. Von einer menschlichen Entwicklung. So Osho vor 60 Jahre her. Da haben wir 60-jähriges Erleuchtungstreffen war jetzt in Goa. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ja. Ich, der nie was mit ihm zu tun hatte, ich weiß, dass am 21. März 1953 hat meine Mutter und mein Vater, und ich bin ja im Dezember geboren, das kommt fast hin. Also als Osho erleuchtet wurde, an dem Tag war mein Vater auch tätig. Kurz erleuchtet. Kurz mal so einen Bogen schlagen. Mir fiel das gar nicht, mir fiel das richtig auf. Meine Mutter war gerade 21 geworden. Zum Geburtstag haben sie dann, am 1. März, haben so 3 Wochen Karenzzeit gehabt. Na, ich will nur, wenn wir jetzt Evolution, aber auch schon, wenn du das anguckst, seine Erleuchtungserfahrung und was er da geschrieben hat darüber und denkst, dann war es eben sein persönlicher Höhepunkt. Weil er hatte Jahrhunderte von Leben, von Lebenszeiten verbracht, fruchtlosen Übens oder Meditation von irgendetwas, aber dann aus einer kulminiert das zu so einem Höhepunkt von so einem, auf einmal das Licht ging von unten durch die linke Arschbacke ab in den rechte Ohr und füllte ihn voll aus. Das ganze Universum knackte in dem Reim. Es war Wahnsinn. Wenn du dir das anguckst, das ist besser als jedes Feuerwerk, was man so, wenn jetzt Bayern heute Pokalsieger wird, das Feuerwerk war ein Scheiß dagegen, was Osho im Kopf gekriegt hat. Was hältst du im Kopf nicht aus? Ich meine jetzt, wenn wir jetzt Evolution sprechen von. Und ich habe, was mich am meisten gewundert hat, dass er das persönlich genommen hat. Das war echt Wahnsinn. Ich fand's herrlich. Mhm. Fand ich schon gut. Oder? Er hat ja auch Erfolg hinterher. Im Geistreich. Alle begeistert, ja, ich auch. Das will ich auch haben. Also er hat da die Erfahrung gemacht, also er, sein Peak, sein evolutionäres Höhepunkt-Ding da, seine Erleuchtungserfahrung. Und natürlich, wenn du das liest, steht da drin dann wirklich, ich habe jetzt Lebenszeiten verbracht, es versuchen, aber in dem Moment, wo ich aufgegeben habe, überhaupt was zu tun, ist es passiert. Wie schaffe ich jetzt den Bogen zur Dynamischen? Das ist meine Frage. Also ich bin immer ziemlich... Ziemlich. Was auch immer. Unziemlich. Kennst du den übrigens? Kennst du den? Da finden sich 2 Planeten im Weltall. Den kennen wir, ja. Den kennst du. Den kennen wir. Ich hab da so ein Virus, ja. Den kennen wir. Das ist schon ein älterer... Ja, Entschuldigung. Ein älterer Virus. Das ist mir gerade mit der Evolution eingefallen. Ja, die Erde hat im Moment auch so eine Entwicklungsphase, wo der Mensch ein bisschen zu viel wird. Das war der Planetenwitz. Da treffen sich 2 Planeten und dann unterhalten sich über so evolutionäre, also Phasen von, da sagt er, oh, ich habe im Moment dieses Bakterium, dieses Virus, das nennt man Mensch auf mir drauf. Was mache ich da? Ach, das ist nur eine Phase, das geht auch wieder, sagt der andere. Macht dir nichts draus, das ist nur eine kleine temporäre Juckerei da. Es juckt nicht, juckt nur für eine Zeit. Naja. Also das passte dann schon. Ne? Die Planeten. Evolution. Ja, aber wie schaffe ich es dann, wenn sowas passiert, das nicht persönlich zu nehmen? Ja, man kultiviert etwas, damit man es hinterher wieder kaputt machen kann. Das nennt man Entwicklung. Das ist so wie die Französische Revolution, das ist dann so ein Höhepunkt, da wurden die Könige Kopf ab, das Volk so ein Ding und das ist dann, ja, was kommt da raus? Ein größerer Napoleon noch als vorher. Oder jetzt die ganzen, die werden immer nur kleiner. Sogar der Mitterrand war so ein ganz kleiner. Der sah immer so groß aus auf Fotos. Ich dachte, das wäre so ein... Nix, der war so ein ganz kleines... De Gaulle, der war ein bisschen größer. De Gaulle war richtig groß. De Gaulle, ja. De Gaulle. Das Pferd war größer. Nein, das, der Hinweis ist einfach, es gibt also in diesem Traum von zeitlichen Abläufen gibt es eben Variationen von evolutionären... Aber dafür braucht man erstmal einen, der das eben das Konzept von Evolution hat und eine Entwicklung drin sieht. Und dann eben noch einen Vergleich stellt, was eben von niedrig zu hoch geht oder von wie man sich entwickelt, ob die Wissenschaft jetzt, indem sie vielleicht millionenfach mehr weiß als vor 100 Jahren, als Wissen, als Menge von Wissen, von Quantität, das eben als besser bezeichnet als etwas, was vorher weniger war. Dafür braucht man halt eben einen vergleichenden Geist, der das eine als höher ansieht oder tiefer oder was auch immer. Also das Unternehmen ist, dass ein Würde Tanz und Maskara, ja, egal was, tanzen. Tanzen. Und welche Maske, das ist egal, was passiert. Ja, der Karneval hört nicht auf. Die Masken, aber er steckt immer das eine in verschiedenen Masken. Ja, eben. Ja, das Leben spielt sich immer anders, aber es hat keinen Mehrwert. Es gibt keinen Mehrwert. Das ist das Schöne. Es wird nicht mehr und nicht weniger, egal wie es sich spielt. Das ist doch das, was eigentlich das Einzige, was zählt. Dass durch das ganze Zählen nichts dazukommt und das ganze Wegnehmen nichts weggenommen wird. Du kannst noch so viel draufhauen, es wird nicht mehr, und so viel wegnehmen, nicht weniger. Es ist nie mehr oder nicht weniger. Und das ist Qualität von Sein. Das ist die einzige Qualität, die du bist. Der Rest, das, was man zählen kann, ist doch... Du bist das Einzige, was zählt, aber das, was zählt, zählst du nie mit. Das, was immer zählt, immer das absolute Wahrnehmende, wo der Wahrnehmende, der erste Wahrnehmende schon gezählt ist, der Erste, der Zweite, der Dritte, der Sechste, Siebte, Achte, alles, was er zählen kann, das zählt nicht. Das sind Hoffmanns Erzählungen vielleicht. Oder so. Aber das, was alles erfährt, das Allerfahrende, das Leben, was sich in allem lebt, aber sich nie als das erfahren kann, was es ist. Also es zählt, es ist nie etwas, was man zählen kann. Es ist weder 0 noch 1 noch irgendetwas. Das Nächste ist 0,0. Das ist, wenn überhaupt, nähert sich deiner Natur, die 0,0. Die 0 der 0, die gar keine 0 kennt. Das wäre der Tiefschlaf, der Tief-Tiefschlaf, nämlich der gar keinen Tiefschlaf kennt. Also der Schlaf, der gar keinen Schlaf kennt. Die 0 der 0, das ist deine Natur. Aber wem sage ich das? Tja. Dem fliegenden Holländer oder dem... Ja, wohin? Also ich kann nur darauf hinweisen, dass was du heute als wertvoll erachtest, ist morgen wieder weg. Aber das, was das sich erfährt, im Hier und Jetzt, das gerade was hier sich erfährt, als was auch immer, wird... ist beim Kommen nicht gekommen und wird beim Gehen nicht gehen. Es wird also auch hier beim Mehrwerden, bei Verstehen, mehr Verstehen, nicht mehr Verstehen und beim Weniger, nicht weniger Verstehen. Das Wissen, dass du bist, das ist nicht vermehrbar und nicht verminderlich. Das ist doch, was gibt es denn? Ich weiß ja nicht, was besser ist. Gibt es was Besseres? Absolutes Wissen zu sein, das lauter Jux und Dollerei irgendeinen Scheiß schafft und wieder abschafft, dieser Shiva, der keinen Shiva kennen muss und gerade hier sitzt und vielleicht auf die schiefe Bahn gekommen ist. Schiefe Bahn. Auf die schiefe Bahn. Aber wozu das passiert ist, das glaube ich. Bitte? Wozu? Warum? Warum nicht? Hast ja nichts zu verlieren. Weder kannst du gewinnen noch verlieren. Weder noch. Du erfährst das Gewinnen, aber beim Gewinnen gewinnst du nichts und du erfährst das Verlieren, aber beim Verlieren verlierst du nichts. Ist das nicht herrlich? Du erfährst Evolution, aber bei der Evolution wirst du nicht, gibt es für dich das, was du nicht, gar keine Wandlung deiner Natur, also auch keine Erhöhung oder Erniedrigung, weder noch. Also es passiert nichts. Und ob du deinen Kopf weniger hast oder einen mehr, geköpft oder ungeköpft, Köfteburger oder nicht Köfteburger, wer köpfte den Ball heute Abend rein, wer nicht. Hamburg spielt wieder nicht mit. Dann kannst du so viel Scheiß erzählen, wie du willst, weil du kannst dann das höchste weisheitliche Hinweis oder irgendwas geben und kannst den intellektuelle Turm ab und Salto Mortale der zirkushaften Wissenschaften durchbauen. Und nur du kannst den Scheiß reden bis zum Gehen nicht mehr und alles ist Leben, wie es sich lebt. Als Untertasse oder als Henkel. Was ist jetzt mehr, die Tasse oder der Henkel? Oder das Unberührte oder das Berührte? Was berührt mich jetzt mehr? Etwas Unberührtes zu sein oder was Berührtes zu sein? Alles diese, was? Übung, Spiel, Spielwiese des Seins. Auf diese Weise oder andere Weise. Ob, du bist die absolute Weise. Weißt, kennst eine Weise? Die Weise, die kein Vater, keine Mutter, kein Kommen, kein Gehen kennt, die von aus nichts gekommen ist und in nichts zurückgehen kann. Du bist die absolute Weise. Und du denkst, du kannst es werden, indem du deinen Vater umbringst, den du nie gehabt hast. Verrückt, ne? Du denkst, wenn du keine Eltern mehr hast, dann bist du besser dran? Oder arm dran? Ja. Weder noch, oder? Manche werden dann weiter. Wenn sie Eltern sterben. Was werden die? Manche erben und werden dann weiter. Christa, hol deinen Zettel. Und lass dir Zeit. Viel Zeit. Lauf langsam, nicht ruhig. Oder träum weiter, Christa. Schon. Ich hätte auch so gerne geerbt. Ja. Das, ihr reicht das nicht, was sie da geerbt hat. Alles geerbt. Erbmasse. Erbmasse. Massenhaft. Puh. Ja. Noch irgendwer, der was dazu haben möchte? Wer hat nicht genug hier? Also die Schnauze nicht voll. Oder? Der Hunger hört nie auf. Das Leben ist unendlich hungrig nach sich selbst. Lebenshunger nennt man das. Und das ist, es hat nie angefangen und hört nicht auf, kannst du sagen. Das Leben wird immer hungrig sein nach sich selbst. Guck sie an, wie hungrig ist es nach sich selbst. Sich selbst erkunden möchte, sich selbst kennen möchte, sich selbst fressen möchte, sich selbst wissen möchte. Dieser Wunsch nach sich selbst ist unendlich. Also was tun? Wünsch dir was. Eigentlich wünscht dir nichts mehr zu wünschen und den Wunsch wirst du immer haben. Verrückt, ne? Jetzt sitzt jeder Suchende irgendwo und meditiert, damit er irgendwann mal aufhört zu wünschen. Ich möchte wunschlos sein. Das wünscht er sich mit ganzem Herzen. Voller Kraft. Ich bin der Captain meines Wunschschiffes. Traumschiff. Ahoi. Wie die Serie Traumschiff. Hört auch nie auf. So viele Seebären. Und wenn ich hier sitze und sage, du kannst ja nicht entkommen, weil du das bist, was sich halt hier und jetzt lebt, und das hat sich nie angefangen zu leben, das wird sich auch nicht aufhören zu leben, dann sage ich dir, dass du eben das Leben bist in deiner Natur, was sich halt lebt. Oder die Wirklichkeit, die sich hier verwirklicht. Und nicht durch keine Art der Art und Weise, wie du dich verwirklichst, wirst du wirklicher. Oder unwirklicher. Ist es nicht wunderbar? Mehr Wirklichkeit geht doch gar nicht. Was willst du denn noch? Schnauze ist nie voll. Ne? Man hat nie genug, ne? Egal, auch wenn man das verstanden hat, wirklicher kann ich nicht werden. Es reicht einem nicht. Dein Reich komme. Wer bist du überhaupt? Vater unser, der du da oben sitzt. Ja. Schlafen. Schlaraffenland. Ja, noch was aus Berlin. Guck, die stecken unter einer Decke jetzt. So fängt es immer an. Es ist zweideutig, die stecken unter einer Decke. Recken. Mit dem Recken unter einer Decke stecken. Gut. Noch hier was? Wir haben erst die Hälfte. Das ist ja, wir haben 14 Tage hier. Ihr wollt ihr mich foltern? Was so lange bis 2014. Aber selbst schuld, oder? Dann sagen sie mir, ja, du hast ja schon alles beantwortet, was soll ich sonst noch fragen? Na ja, kommt ihr mir mal nach Hause. Ja, Kevin. Sollen wir zu dir nach Hause kommen? Soll ich bei dir zu Hause kommen? Wo träumst du denn nachts von, Christa? Von so viel. Das sind Angebote von von solchen nicht geerbten. Ja. Ich glaube, morgen kommen noch andere Leute. Ich habe gehört, heute Abend kommt noch ein großer Flieger. Morgen ist es. Morgen kommt Stuttgart. Ja, ja. Selbstschuld. Ja, Lalit, komm. Nicht heulen. Das kommt später. Das kommt gleich. Ein Heuler. Das ist schon ein Boiler, Heuler. Ja. Ich meine, wenn der die Frage stellt, schon eine Illusion ist. Wer sagt das? Du stellst dir was im Raum. Gut, ich nehme an. Du nimmst an, dass das, was hier eine Frage stellt, eine Illusion ist. Du nimmst was? Du nimmst wirklich an? Schon in den Ansätzen wird dir das niedergeprügelt. Geprügelt? Ich wiederhole nur das so, was du da. Und ich möchte nur, dass du das auch mal aus dem anderen Mund hörst, damit du möglicherweise siehst, was man da anrichten kann. Was für Schaden du hättest anrichten können. Du treibst mir in die Stille. Oh. Er treibt mich in die Stille. Die Sprachlosigkeit. Wenn ich das könnte. Fraglosigkeit. Also wenn ich die Kunst drauf hätte, dann... Okay, nochmal von vorne. Okay, nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, ich als Fragender... Nein. stell doch einfach mal eine Frage. Nimm nicht was an, stell eine Frage. Nicht schon wieder eine Hintertür aufmachen, bevor nicht schon wieder die Fluchtdinger irgendwo hin, Ding und so. Ja, wie okay. Hol die Liste. Schnell. Ganz schnell, bitte. Bevor ich hier. Das ist so, da will einer einen Heiratsantrag machen, seine Frau, aber fängt mit so an. Nehmen wir mal an, ich hätte Interesse an dir. Was meinst du, was wäre da so, wenn ich mal fragen würde? Mal so ganz Profilakte oder so. Ich nehme jetzt den Telefonjoker. Nee, jetzt. Nehmen wir mal an. Das macht schon keinen Spaß. Stell dir mal vor. Meinst du, die würde dich heiraten? Da kommt man doch überhaupt zu keiner Frage hier. Ja, was soll ich mit so einer Frage machen? Nein. Nehmen wir mal an. Ich nehme das nicht an. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Also, Traudel. Nein, aber... Also, was ist jetzt? Selbst wenn hier was Fragendes wäre... Könnte das, was... Nicht die... Da! Nein. Der Automat ist kaputt. Wo ist die Pfanne? Kurz mal knock, knock. Okay. Und dann... Nein, aber... Nicht. Ich drehe mir jetzt noch eine Minute... Ich drehe mir jetzt eine Zigarette und zünd's mir nicht an. Ich nehme jetzt mal an, ich hätte eine Zigarette in der Hand. Nein. Dann mache ich mir mal Feuer und stell mir vor, ich würde rauchen. Dann puste ich ein bisschen. Ja, was jetzt? Ja, ihr musstet dich aber ein bisschen kreativer. Ja. Konkret, kreativ, künstlerisch, verschroben. Egal, wie ich mich hier winde. Überwinde dich doch mal. Könntest du mir eine entwindende Antwort geben? Überwindung. Entwindung. Überwindung. Ja, überwinde dich. Schmeiß die Mutter weg. Das ist doch, wenn du überwindet, dann hat sie keinen Halt mehr. Fliegt die Mutter weg. Dann hast du überwunden. Hast du überwunden. Dann ist die Wunde weg. Das ist, wenn man überwundet. Man hat überwunden. Wund ohne Pflaster, kannst alle Pflaster wegwerfen. Steine, weg. Kleine Steine weg. Deutsche Sprache ist super, ne? Überwinden wir uns mal. Dann habe ich mich überwunden. Keine Wunde mehr, kein Schmerz. Muss ich mich nicht mehr winden. Auswinden. Schlängeln. Der Schlingel. Hey, du Schraube, du. Dann fragte ich, wenn ich aber sehr schrau bin, wie kann ich dann die Mutter festdrehen oder rausdrehen? Ich bin jetzt eine Schraube, will die Mutter loswerden. Was mache ich? Nehmen wir mal an. Kann die Schraube selber schrauben? Das, da will er darauf hinaus. Was wäre die Schraube denn? Ohne einen Schrauber. Wer ist der Schrauber? Wer schraubt die Schraube? Das ist gut. Das sind tolle Fragen, aber da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich muss mir ja auch langsam selber die Dinger hier machen. Wo kommen wir denn sonst hin? Jetzt mache ich jetzt, ich mache jetzt so ein... Also, Gestaltschrauber. Kann die Schraube sich selber schrauben oder welcher Schrauber wird von der Schraube verlangt? Evolution der Schraube. Kann die Schraube... Ja, was? Welche Mutter hat zu viel von ihrer Schraube? Kann die Mutter sich selbst entwinden? Nein. Ist sie eine Doppelmutter? Eine Stiefmutter? Noch zwei mehr und jetzt... Kreuzschlitz. Kreuzschlitz. Oder nur einfach Schlitz. Knarre? Brauchen wir eine Knarre dafür? Franzosen? So ein Universalschlüssel? Engländer? Hilft auch manchmal. Oder Brecheisen. Ja. Nee, ja. Brecheisen. Dir ist alles zu viel. Brecheisen. König Eisenberg. Brecheisen. Ja, es ist verrückt. Ne? Da will etwas, was selbst gar keine Kraft hat, sie wie Münchhausen selbst aus dem Sumpf ziehen. Ne? Alles Lügen. Noch keiner geschafft. Wie ein Lotus dann aus dem Sumpf des Seins entsteigt er dem Sumpf und fährt hinterher nur noch Lotus. Was? Ferrari? Nee, Lotus. Aus dem Lokus in den Lotus. Von der Toilettenfrau zum Königin von England. Das ist Karriere. Das nennt man Evolution. Elisabeth steigt hinauf. Ich kann auch so weiterreden, wenn ihr keine Fragen habt. Ja, da sind es aber alle. Gesagt, man kann seine Wirklichkeit weder was hinzu noch was wegnehmen. Aber was ist jetzt mit dem Leben? Das Leben verlangt ja immer nach mehr. Das Leben ist ewig hungrig nach sich selbst. Ja. Aber es wird nie satt werden. Aber es sind ja zwei. Nö, es sind nicht zwei. Er spielt den Hungrigen, den Hunger und das, nachdem es hungert. Es lebt sich im Lebenden, im Leben und Gelebten. Also es lebt sich als Bewusstsein. Das Sein lebt sich als Bewusstsein, was ständig das Bewusstsein kennen möchte. Ja, aber man kann und immer mehr Bewusstsein. Dazufügen noch was wegnehmen. Da, im Traum gibt es mehr oder weniger, aber es ist Traum mehr oder weniger, aber es macht das, was alles träumt, nicht mehr oder weniger. Und ob der Träumer dann mehr oder weniger träumt oder ob er jetzt versteht oder nicht versteht. Ja. Meine Frage ist, wie kommt es zur Kollision eigentlich? Es kann ja nichts, weil es nicht zwei gibt, kann es auch nicht kollidieren. Das ist halt das ist die Scheiße dabei. Man stellt sich, ohne zwei, wo soll da was in was aufgehen? Was soll in was aufgehen? Was kollidiert da? Naja, einerseits können wir doch eigentlich zufrieden sein. Was gibt es besser? Eigentlich könnte man ja vollkommen zufrieden sein, da hast du recht. Ich kann meine Wenigkeit weder was hinzufügen noch was wegnehmen. Man könnte eigentlich... Ich kann weder was verbessern noch was verschlechtern. Also, wenn du das so sagst, würde ich dir auch zustimmen. Eigentlich könnte man ganz zufrieden sein. Ja. Eigentlich. Ja, aber eben, dann kommt das Leben daher und sagt, aber jetzt lass mal jucken. Ja, dann schafft es wieder die Drüse, die von hinten drückt und... Ja, wie kommt es dazu? Ich verstehe das noch nicht. Das nennen wir die Hormone, die spielen verrückt. Die Hormone. Ja, irgendwo spielt immer Hormone. Mormone, auch eine Mormone hat Hormone. Auch einer der... Ja, wo kommt der ganze Scheiß her? Ja. Und wo soll es hin? Ja, wenn ich das wüsste. Kommt was beim Kommen, geht was beim Gehen? Das ist immer diese Frage. Kommt wirklich was, wenn was kommt? Oder geht was beim Gehen? Keine Ahnung. Kommt das Leben, wenn Leben kommt? Oder kommt Leben nie? Oder was kommt, ist was? Transformiert sich da was von etwas in etwas anderes und es kommt gar nichts dabei? Und in die Erfahrung von Kommen, aber beim Kommen kommt nichts, beim Gehen geht nichts. Was ist denn jetzt überhaupt? Was passiert denn da überhaupt, wenn da nichts passiert? War da mal was? Okay, ja. Ja, ich frage da Fragen über Fragen. Genau. Antworten über Antworten. Und das Leben spielt verrückt. Und es macht nichts. Es juckt nicht. Oder doch? Wer spielt die Fliege heute? Wer spielt den Kratzer? Juckt es das Leben? Fragen. Hören nie auf. Es ist wie so eine unendliche, was auch immer, ein Gletscher, der langsam aufschmilzt und Fragen bastelt. Da sind neue draußen. Die sind spät gekommen. Trauen sich aber nicht rein. Trudeln so langsam ein dann. Christa, hättest du heute schon mal deine Liste mitgebracht. Morgen hast du gar keine Chance mehr. Träum weiter, sagt sie gleich. Nee, das ist, ja. Wann hat irgendwas angefangen? Buddha, und damit streite ich mich zwar nicht mit ihm, aber ich bin nicht ganz seiner Meinung. Muss man sich ja nicht gleich streiten, ne? Dass es da so einen göttlichen Unfall gegeben hat, wo dieser ganze Scheiß angefangen hat. Also wenn du mich fragst, hat es den nie gegeben. Also es gab nie einen Anfang von Verwirklichung oder wo das Sein sich gewahr wurde. Also wenn es dann Anfang gegeben hat. Und der Hinweis dann drauf ist, das Sein ist einfach spontan als Unfall unwillentlich aufgewacht, gewahr geworden seiner selbst. Und dann ist sich gewahr geworden und dann gab es auf einmal zwei Sein. Ja, scheiße. Und dann wollte das eine Sein wissen, was das andere Sein da zu tun hat. Und seitdem versucht der Liebhaber, das Geliebte zu kennen. Na, Buddha. Dieser göttliche Unfall. Gott hat sich gezweit, also diabolisch geworden, in die Zweiheit, Wachheit, im ersten Höllenfeuer des Gewahrseins. Es ist erwacht und seitdem ist er wie der Teufel hinter seiner sieben Seele her. Überall. Gott hinter Gott her. Schafft dieses ganze Götterreich und das ganze Menschenreich, alles, was man schaffen kann. Und schafft und schafft und schafft und schafft nichts. Kommt nie zum Ende, weil das, was hinterher ist, kann er im Geschafften nicht finden. Er ist zum Schöpfer geworden und als absoluter wach geworden in einem Schöpfergeist, natürlich als Geist unendlich schöpfend und sich nie erschöpfend. Er kann ja nicht das erschöpfen, was der absolute Schöpfer ist. In dem Wunsch nach sich selbst ist er unerschöpflich. Der schöpft und schöpft. Das ist wie bei Goethe, also, nee, Schiller. Nee, Goethe. Goethe. Die Geister, die ich rief, ist irgendwie Gott, ruft sich, dann jetzt, ja, wie schaffe ich den wieder ab? Der schafft jetzt an, der Geist, wie so eine unendliche Nutte, die er ständig anschafft. Du willst gar nichts mehr, was soll das überhaupt? Du verstehst, du wirst nicht mehr das, was kommt, aber es kommt trotzdem was. Die Sinnesflut, du kriegst sie nicht weg, das ist die Sinnflut. Das ist nicht das Wasser, was da läuft. Die Sinnflut, das ist die Sinnesflut, die ständig auf dich einströmt. Sobald du wach bist, bist du in der Sinnesflut, die Sinnflut. Ja, wie, und dann bist du die Arche Noah wieder. Und dann die Erkenntnis, dich gibt es ja gar nicht. No, ah! Der Archetyp, dann ist es deine Arche da hinten. Ich bin ja der Archetyp. Ich bin ja nicht der Arch, ich bin die Arche. Ich bin das Gewahrsein an sich. Ich bin das reine Gewahrsein, ohne Ich bin ja der Arche. Ich bin der Archangel. Da kommt das Ganze her. Diese ganze, da rette dich, rette sich wer kann. Also rette dich in das Archaische. Da, wo dein Archetypus ist. Deine ganze Gestalttherapie, alle Gestalttherapie, alle Psychotherapien gehen auf dieses Gestaltding da hinten. Deine Seelenfunktion als Archeseele, als Urseele. Sei das, was die Urseele ist. Aber was ist das, was die Urseele ist? Ist das die Seele, die gar keine Seele kennt? Oder das ist, was Realität ist, nämlich die Realität der Seele zu sein, die Urseele ist, nämlich das, was Gott in seiner Natur ist und dass die Realität sich halt realisieren muss. In aller sinnlicher Fahrbarkeit seiner selbst erfahren muss. Denn diesen totalen Unsinn, du kannst nicht abstellen, nämlich in einer Sinnesflut deiner selbst dich zu verwirklichen. Als Seher, Sehen und Gesehenes in einer unendlichen Sinnesflut deiner selbst. Unendliches Television. Und kein Entkommen. Du kannst dir nicht entkommen, das zu sein, was das ist, was sich in seiner eigenen Sinnesflut erfährt. Unendlich. Wie Buddha, der vor unendlichen Fernseher sitzt und keine Fernbedienung. Oder zumindest Erleuchtete denken, sie hätten eine, aber ohne Batterie. Und drücken immer und tun so, als wenn sie Zauberstab. Das ist die ganze Alchemie, die ganze, diese Zauberstäbe, alle die ganzen Magier, alles ist der Versuch, die Sinnesflut zu beherrschen. Jede Meditation möchte Sinnesflut abschalten, den Schalter finden, wo höre ich auf? Wie kann ich es schaffen, in dieser Ruhe zu verweilen, wo keine Sinne mehr sind? Keine Sünde mehr, weil das ist die Sünde eigentlich, dass du sie sinnlich erfährst. Und dieser sinnlichen Erfahrung immer Unbefriedigkeit erfährst, weil du kannst ja den Frieden nicht erfahren, du erfährst ja immer nur Fragmente von der irgendetwas. Immer abgefragt da vorne. Fregatte, Gott, oh Gott. Du heiratest sogar Fragatten. Im Fragatten. Dann meinst du Gatten oder nicht? Und Fra sind dann Fragatten. Ich denke mir schon immer was dabei, wenn ich sowas sage. Die Fragatten. Was war das schlimm? Früher das Schlimmste, aber das ist eine alte Fragatte. Die kriegt ja keinen mehr ab, so ungefähr. Fragatte. Da kam das. Eine fragwürdige. Frag den Gatten. Frag meinen Gatten. Ja, in der Richtung. Also ich kann nur hier sitzen und darauf hinweisen, du wirst dir also nicht aufhören können, dich in einer unendlichen Sinnesflut deiner selbst zu verwirklichen. Was willst du? Das Leben lebt sich, wie das Leben sich lebt. Fäng, pom. Und es kann nicht aufhören, sich zu leben. Weil auch der Versuch, sich aufzuhören zu leben, wäre eben, ist Teil der, wie es sich lebt. Also jede Art von Meditieren, jeder Versuch, das stoppen zu wollen, ist auch die Art und Weise, wie sich Leben lebt. Das ist immer anders, aber beim Anderssein wird es nicht anders. Es erfährt sich immer verschieden, aber im Erfahren von Verschiedenheit wird es nicht verschieden. Also es ist, verschieden heißt, es ist auch in der Erfahrung von Todsein ist es nicht tot. Und in der Erfahrung von Lebendigsein ist es nicht lebendig. Es sind nur zwei Variationen, wie es sich lebt. Einmal als lebendig, einmal als tot. Aber es wird ja nicht zu dem einen, genauso wie du dich als Erfahrender erfährst, deshalb wirst du nicht zum Erfahren, denn du erfährst dich als Erfahrenden. Aber du bist das. Deine Realität ist ja nicht der Erfahrene, sondern das zu sein, was sich als Erfahrener erfährt. Der absolute Seher, der sich als Seher erfährt, aber nicht der Seher ist, sondern das, was sich als Seher erfährt. Und du meinst, man kann sich nirgendwo beschweren. Man kann sich beschweren, aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Und man sagt, so möchte ich das nicht. Doch, du kannst ja beten. Das nennt man beten. Ja, ich meine das. Ja, man kann ja mal beten. Man kann es ja mal versuchen. Ja, man kann auch Fernsehen gucken. Ist ja auch nicht, ob man jetzt betet oder Fernsehen guckt. Oder. oder mit seinen Mäusen spricht. Man redet immer mit sich selbst. Mit wem sonst, ne? Du kannst auch mit deinen Schweißfüßen reden. Die haben viel gearbeitet für dich. Sich mal bedanken. Liebe Füße, ich habe es noch nie gesagt. Ihr habt mich so weit getragen. Das hat auch mal schon erfunden. Talking to the body. Das sind aber Füße. Das ist nicht. Du redest ja zu was da drüber irgendwo. Ja, zu allem auch. Du redest zu allem? Du redest ständig mit. Den ganzen Körper. Morgens vorm Spiegel steht sie immer und redet mit ihrem ganzen Körper. Sie spricht erstmal ihre ganzen Organe an, bevor sie überhaupt aufsteht. Liebe Nieren. Liebe Leben. Liebe Leber. Galle, sei ruhig. Christa ist ein Organredner. Alle Drüsen nicht zu vergessen. Bevor es alle Drüsen hat, ist schon Mittag. Bevor sie sich bei allen Drüsen bedankt hat, dass sie heute auch wieder gearbeitet haben. Darum kommt die nie aus dem Bett raus. Die liegt hier auch immer. Vergisst sogar alle Listen, die vergisst ihre Liebhaber für ihre Drüsen. Und das kommt bei Osho bei raus. Wollt ihr das? Willst du? Das ist so die Osho-Witwen, die dann nur noch mit ihren Drüsen reden. Die mit den Drüsen reden. Ein Glance Whisperer. Im Glanz ihres Angesichts glänzte sie, weil die Drüse sich bedankt. Sie bedankt sich bei ihren Organen, dann die Organe bedanken sich bei ihr. Jedes gibt einen Ton ab. Das nennt man Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD. Organe unterhalten sich im Resonanzfeld des Körpers, schunkeln sich so im unten so ein bisschen drin. Man muss sich das mal vorstellen, wenn man so läuft, was da so alles in einem so schunkelt. Karneval. Ja. Jedes Organ hat seine eigene Bewegung. Experte. Christa schreibt im nächsten Buch. Was? Da gibt es schon viele Bilder über das Thema. Aber nicht so, wie du das siehst, Christa. Ja, da hast du natürlich recht. Ja. Nicht so Emily, sondern Christa. Wie Christa dieses Leben war. Nicht der, wie hieß der? Ich glaube, so Berg hier, der mir. Prakasha. Das ist Evolution. Das Buch kaufen wir beide dann, ne? Mindestens. Mindestens. Eins. Oder kaufen wir zwei zum Verschenken? Nee, erstmal eins. Eins. Erstmal eins. Na gut. Hast schon zwei Abnehmer, Christa. Ja, also jetzt schreib, eins, jetzt fangen wir an zu schreiben. Zwei Vorbestellungen müssten schon sein, sonst setze ich mich gar nicht erst hin. Deine Organe bestellen auch eins. Es gab es immer bei den kommunistischen Organen, bei den Komitees und Organen in der DDR, die hießen immer die Organe der Staatsgewalt. Scheißen auf dich. Gut. Ja, ne, Kommunismus ist vorbei. Ist noch nicht vorbei. Das hat seinen Höhepunkt noch lange nicht erreicht. passt nur auf, wenn erstmal alle die Schnauze voll haben vom Kapi. Talismus. Wir sind in China. Wenn erstmal alle Russen so viel konsumiert haben, dass sie merken, es bringt nichts. Und dann zurück zum Kongo. Ich glaube dran. Doch. Da fährt Lenin dann wieder durch Deutschland. Wir lassen ihn auch wieder durch. Karl Marx schreibt schon wieder. Ja, das ist ihre Karte. Ja, Deutschland ist immer schuld. An allem. Ja, viel was gut. Da sind wir dran gewöhnt langsam. Wir nehmen alles an. Wie er nimmt auch immer alles an hier. Darum, er ist der Experte vom Annehmen. Er nimmt auch alle Schuld an. Er nimmt an, dass er kocht. Er steht immer in der Küche und sagt, ich nehme heute mal an, ich würde was kochen. Nehmen wir mal an. Was würde ich, wenn ich jetzt annehme, was ich gerne hätte? Na gut, nee, ich wollte nur darauf hinweisen, weil es, alles, was mal war, wird auch wiederkommen. Von daher muss man sich nicht drum kümmern. Das ist die bei den Akasha-Chronik, wenn du die kennst. Ja. Schon mal was von gehört? Dass alles schon da ist und alles, was geht, nicht geht. Was hier und jetzt und immer da ist, nämlich das. Also auch Lenin wird wieder auferstehen. Das ist nur eine Hypothese. Der ist was? Hypothese. Prognose. Nee, ist keine Prognose. Das ist leider so eingerichtet. Da muss man ein bisschen warten, aber das ist dann. Dauert ein bisschen. Also macht er nichts draus. Ich geht nichts verloren. Ja, Prakash gibt es auch wieder. Prakash wird wirklich mal 73 dann. Jetzt ist es ja noch ungewiss. Ja. Ich meine, du hast ja schon gefeiert. Insofern das ist gut. Gefährlich. Da muss man ja gar nicht so alt werden, wenn man schon gefeiert hat. Ist ja okay. Tja. Na gut. So. Zurück zum. Wo kamst du nochmal? Ich weiß nicht mehr, wo ich dich hinstecke. Berlin? Auch Berlin. Ich komme ganz durcheinander. Und nichts aus Berlin mitgebracht. Soll das jetzt eine ganze Woche so weitergehen? Schauen wir mal. Wenn was der Berliner Bär wach wird, dann. Na gut. Ja, noch was aus. Du warst aus. Auch aus. Salem? Salem? Salem, ja? Salem. Mulaikum. Bitter nach. Ja, deine Leben. Affenberg. Affenberg? Ja. Der Affenberg. Affenberg in Salem. Das finde ich gut. Salem Aleikum, die Affen vor Reikum. Salem. Hört sich gut an. Und Salem, okay? Im Moment Land unter. Aber Salem beschwert sich immer noch nicht. Ne? Es beschweren sich eigentlich immer nur die Salemer. Salem. Es wird immer protestiert. Ja, Salemer hat aber noch nie protestiert. Nur die Protestanten. Die denken, sie wären Katholiken. Verrückt, ne? Hier ist ein altes Beispiel von Niyasagata von Ma, diesen da Bombay-Typen. Bombay kennt kein Bombay und beschwert sich nicht, wie es Bombay geht, weil Bombay weiß gar nicht, wie es Bombay geht. Nur die Bombayaner, die haben Bombenprobleme. Die haben Angst vor Bomben. Mumbai, darum brauchen sie Mum da. Nur so als Hinweis, das Leben braucht das Leben nicht kennen, um das Leben zu sein. Und es weiß auch nie, das Leben weiß nie, wie es dem Leben geht oder nicht geht. Es weiß absolut gar nichts. Aber das, was weiß, wie es ihm geht, der Wissende, ja, was ist das? Etwas Gelebtes. Also der Lebende ist schon gelebt. Das Leben ist gelebt, das Gelebte ist gelebt. Alles, was du erfahren kannst, der Erfahrende ist schon eine Erfahrung. Der Seher ist eine Erfahrung. Was soll denn da? Aber das, was das alles erfährt, wird nie erfahren werden. Und das ist aber das, was du bist. Und der Rest ist nun mal die Verwirklichung der Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit. Und die Art und Weise, wie du dich verwirklichst, wieder, kann ich nur wiederholen, macht dich halt nicht wirklicher, egal wie. Und du kannst dem nicht entkommen, weil du das bist, was sich hier und jetzt verwirklicht. Und sei, wenn Ramana sagt, sei, was du bist, und dann heißt es, du bist schon die Wirklichkeit, du wirst sie nicht werden, aber weil du die Wirklichkeit bist, musst du dich auch verwirklichen. Du kannst dem nicht entkommen. Du kannst dir also nicht entkommen. Und weil du das eben bist, was die Wirklichkeit in ihrer Natur ist, und das, das kannst du Leben nennen, du wirst dich nicht aufhören können zu leben. Ja, mehr ist nicht. Das ist eine, ich meine, da muss nichts aufhören für und muss nichts anfangen. Da muss nichts kommen, nichts gehen. Das ist, was du bist, und du kannst dem nicht entkommen, was du bist. Fertig. Das ist das I am that. Ich bin das. Fertig. Das ist das Einzige, was, wenn überhaupt, dann was übrig bleibt, ja, ich bin das. Was sonst? Das musst du auch nicht mehr wiederholen. Sei das einfach, weil es was das ist. Das ist so natürlich, das braucht keine Anstrengung, kein Verstehen. Es muss nichts dafür groß evolutionieren oder verstanden werden oder eine neue Erde muss sich da auftun oder irgendein, nehmen wir mal an oder so. Oder geben wir mal ab. Stecken wir was rein, ziehen wir was raus. Ja. Lenin oder nicht Lenin? Lehnen wir uns an? Lehnen wir uns ab? Maxieren wir uns oder nicht? Karl muss immer ran. Ja, also. Da. Ich sitze und sitze und sitze und sag der Wirklichkeit, du bist die Wirklichkeit und du bist die Wirklichkeit und bist die Wirklichkeit und der Wirklichkeit macht das gar nichts. In Wirklichkeit. Amen. Das ist ein Job, wa? Bringt nichts, macht nichts. Und das Ding kriegt nicht genug davon. Seit ewigen Zeiten sitzt man um das Feuer des Gewahrseins und redet über sich selbst. Und schmettert einen dahin und hoch und Ding und du bist das. Ja, ich verstehe das jetzt. Jetzt ist für alle. Jetzt, ja, jetzt weiß ich. Okay. Bis morgen. Dann kommt die Nachtgeburt und alles wieder vorbei. Nach mir die Sinnflut. Ja, stimmt auch. Nach mir die Sinnflut. Kaum bin ich da, flute ich übrig. Der Damm ist immer gebrochen. Verdammt! Ich will den Damm wieder aufbauen. Ich will alle Sinne bei mir halten. Ich will sie kontrollieren. Ich will sie jetzt einkesseln. Kessel Buntes. War das in der DDR, ne? Eingekesselt. Eine Wagenburg. Eine feste Burg ist unser Gott. Ich schmeiß die Tinte nach dem Teufel. Bam. Das ist Theater. Martin. Mit dem Pullover. Mein Name ist Martin. Ich habe links gestrickt. Ja, Schweiz, jetzt aber nochmal. Wie? zuckeln. Alles klein. Alles. Alles klärchen. Prakash, ich hoffe, wir feiern nochmal 80. Ich will dich mit 80 sehen. Ich weiß nicht, mein letzter Wunsch. Karl, ich weiß nicht, ob ich dir den. Das fragt dich doch gar keiner. Ich sehe mich nicht mehr. Das ist klar. Meistens die, die nicht alt werden wollen, die sind sehr alt geworden. Die nicht sterben wollen, die sieht man nicht mehr. Karl, ja. Rot. Stell dir mal vor, die Jolie ohne ihre Brüste jetzt. So komisch, die will länger leben, weil sie das nicht haben wollen. Das macht sie lebendiger. Ja, plastisch. Plastisch. Mach die Sache plastisch. Plastisch reden. Stell dir vor, du wärst jetzt Brad Pitt. Ich will jetzt. Jetzt verlangst du sehr viel. Das überfordert dich seine Vorstellungsgabe, meinst du? Nein. Ich hab dich hier. Stell. Ach, das hat ihn doch. Wir hatten gerade Angelie und jetzt kommt ihr Mann. Ja. Ja, stell dir vor, du wärst ihr Mann. Und sie will ewig leben, ohne Brüste. Was würdest du davon halten? Nicht viel. Was kann man da mal halten? Ja. Danke. Das nennt man dann Silicon Valleys. Silicon, ja. Wenn ich silly bin, mache ich es. Mit silly, ja. Mit Silicon. Sim. Con silly. Ja, das glaube ich nicht. Conceal. In die Abtei gerutscht. Bisschen viel vorausschauen. Nein, ich will nur damit sagen, es kümmert das Leben wahrscheinlich nicht, ob du willst oder nicht. Genauso wenig, ob sie jetzt länger leben möchte, wahrscheinlich rutscht auf der nächsten Banane aus und klemmt sich ihre Silikons und kriegt keine Luft mehr. Und meine Fantasie ist leider. Ja. Ja, man versucht alles Mögliche so lange wie möglich, dieses Ding da und was passiert. Ob sich Männer auch vorbeugend ihre Penisse aboperieren lassen würden? Was ist denn das jetzt für ein Vergleich? Das kannst du wirklich nicht. Nein. Du willst in eine Tüte schmeißen. Das ist doch Jacke für die Hose. Das ist jetzt Klein Christa. Die stellt sich gerade einen Mann vor. Das haben die da in der Wade und im Arsch in Japan und überall. Ja. Es gibt mehr Operationen Silikon für Männer als für Frauen, jetzt schon. Ja, die machen sich Knackärsche, die ganzen Schwuchtel, also die ganzen Homosexuellen in Brasilien und in Amerika haben ihre Operationen Silikon im Arsch. Ja, komm, es ist doch nichts. Wir sind doch unter uns. Ich meine, denkt immer, Frauen haben da ihr Problem, aber die Männer sind nicht besser dran. Ja, guck mal an, wo man alles was machen kann. Du hast auch noch eine Chance. Noch nicht alles verloren. Du kannst doch was annehmen. Was reinnehmen, ne? Was reinnehmen. Nehmen wir mal ja, wie sind wir jetzt auf? Ne? Denkst du? Stell dir vor, du hast da hinten das Ding und. Angelina. Stell dir das mal vor. Jetzt schreibst du ihn aber in das ist immer der Piano. Jetzt kommt er, jetzt muss er. Bei Brad Pitt war er schon. Man sitzt immer auf hohem. Man sitzt nicht auf hohem Ross, sondern auf was anderem. Niveau. Das ist eine Niveauregulierung, ja. Citroën. So, noch aber jetzt. Nix, wa? Ja. Ich kenne euch. Nix wieder. Schweiz, Kevin. Was macht das Geschäft mit den Ohren? Mit den deutschen Kunden. mit den Sterbenden. Ja, das war nicht schlecht. Das ist langsam angelaufen. Die Sterbenden. Man stirbt wieder. Es ist ein Strohle. Jetzt lohnt sich der Tod wieder, wa? Nee, ich merke, ich kann das gar nicht so viel machen. Ich bin immer auch ein Teil davon. Und irgendwie ist die. Den Teil. Aber ist schön, wir hatten schöne zwei, drei Stunden. Aber man kann das nicht geschäftsmäßig machen, das geht nicht. Das mache ich ständig. Ja. Ich unterhalte mich mit. Ich mache Sterbebegleitung, was mache ich denn überhaupt? Ja. Das machen wir alle. Wenn wir morgens aufstehen, reden wir mit dem Toten. Oder nicht? Ja, es ist nicht einfacher geworden. Die Deutschen widerstreben sich da so, die wollen die Rituale nicht gestatten in der Schweiz. Eine Zeit lang durften wir ja überall. Jetzt ist zum Beispiel am Bodensee schon verboten, Seebestattungen zu machen. Aber das kommt von ja, weil das Wasser ja auch Trinkwasser bedeutet. Nein, aber das macht doch viel Wasser nicht. Aber immer, Leichengift ist das Schlimmste überhaupt. Kriegen Sie doch wieder. Er hat ihm gesagt, Seebestattung. Ja, aber das ist nicht Asche. Ja, weil es ist keine Bestattung. Das ist das nennt man so. Ein Flüchtigkeitsfehler. So. Das nennt man Flugstunden für Verstorbene. Das wurde jetzt verboten, nicht von den deutschen Bestattern. Von den Deutschen, ja, weil die wollen ja bestatten mit den Gatten. Nicht hier, Flugstunden. Flüchtigkeitsfehler für. Ja, Asche in den Bodensee. Ist ja auch furchtbar. Ja, wenn ihr Schweizer uns deutschen Bestattern das Geschäft wegnehmt. Uns deutschen Bestattern. Uns deutschen Sterbenden. Ja. Er will keine 80 werden, aber bestattet. Ich bin ein potenzieller Kunde. Sie. Verschrecken Sie uns nicht. Am Bodensee. Nur so ein bisschen Chemie hier von Schweiz geht ja noch, aber Asche. Noch die eigene Deutsche im Bodensee. Was haben sie denn? Die messen immer den Kokaingehalt vom Rheinwasser. Ja, das ist. Jetzt haben die da festgestellt, dass hohe PHC von diesen Kunststoffen in Schweizer Gewässern haben sie hohe Belastungen festgestellt. Von diesen ganz feinen Kunststoffen, die in denen drin sind. Dort PHC ist das. Wie wo drin sind? In den Flaschen? Ja, zum Beispiel in so Flaschen drin, die dann, die werden wieder recycelt, aber da geraten immer auch Reste. Wir probieren alles, wir sind ja alle lebensmüde. Die ganze Menschheit ist lebensmüde. Wenn sie wirklich machen könnten, würden sie alle so. Keiner würde ja morgens wach werden, wenn er könnte. Geschweige denn. Der Endsieg wäre keine Menschheit mehr. Er versucht, der Mensch versucht alles, aber er schafft es nicht so schnell. Aber er kommt dem näher. Plastik. Lebensmüde. Irgendeiner nicht lebensmüde? Nö. Der nur müde. Schon mal, wenn man wach wird, ist man müde. Aber das Leben wird nicht müde, lebensmüde zu geschaffen. Bescheuert, ne? Ja, absolut. Aber was soll's machen? Eine Mühe, es müht sich, um mühelos zu sein. Das ist ganz schön mühsam. Ja, dann sahmt er wieder ein, der Einsame. Der einsame Gott, und sahmt und sahmt, bestellt das Feld, erntet, Dankfest, wieder was rein im Boden. Scheuer, ne? Sollte man aufhören zu sahmen, der alte Einsame da hinten. Papa sahmt wieder. Oh Gott. Und was soll er sonst machen? Ja. Durstig und fern, nee, einsam und fern der Heimat oder durstig, wie war das? Einsam. Ja, das Geschäft wird schlecht. Wir setzen uns zur Ruhe, Kevin. Ich pensioniere mich. Nächstes Jahr kann ich. 62, was der ja? Ja, ich brauche noch 5 Jahre. Ich tue dann mal so, als wenn ich was tue. Hat sich nichts getan. Meinst du, das rentiert sich? Wenn wir jetzt mal richtig anfangen würden, was zu tun? Hm? Nochmal so richtig loslegen? So richtig einzahlen in die Deutschen, in die Versicherung? Hm? Das ging ja auch. Geht. Die Energie ist auch da, ja? Ja, so 5 Minuten mal, morgens mal aufstehen. Mal die Pläne machen. Wenn. So sich vorstellen, so mal annehmen, es wäre noch was zu tun. Wir nehmen ihn dann so als Coach, Lalit nehmen wir als Coach, nehmen wir mal an, stellen uns auf und nehmen was an. Wir nehmen dann mal an, wir könnten die Welt retten. Nehmen wir mal an. Ja. Und darauf ein Kotsch. Scotch. Scotchy. Scotty, beam me up. Gott, Gott. Ja. Mallorca. Christa, morgen bist du weh. Morgen bist du gegrillt. Aber nicht so Vergleiche mit Brüsten und Penissen. Die Urne. Ja, es gibt lustige, bemalte. Es gibt Künstler, die malen jetzt Urnen und machen verschiedene Dinge. Genau, wir basteln uns unsere Urne selbst. Urne für zwischendurch. Die Urne für zwischendurch. Ich leg mich schon mal rein, sagt er. Ja. Kreativkurs. Das kann. Oh mein Gott. Im Kloster kriegt er nichts. Die erste Kommunion. Und dann Gäste. Und dann kriegt man nichts. Das kriegen nur die Gäste was. Dann spiel doch mal Gast. Aber das fällt auf, wenn wir nicht Spanisch sprechen. Das einfach nur. Hungry Baba. Hungry Baba? Okay. Kennst du das nicht mehr? Baba? Tiro, Hungry Baba. Experte. Na komm. Wir sind dir auch begegnet. Mir? Ja. Ich habe nur pinkelnde Bettlerin. Jeder sieht was anderes. Alles eine Frage der Wahrnehmung. Nee, wenn ich wirklich mal nichts anderes mehr, die Tricks, die habe ich behalten. Das, wie kriegt man Geld aus irgendwelchen. Man guckt in die Augen und lässt es laufen. Das funktioniert. Aber hier? Hier noch mehr wahrscheinlich. Geh mal irgendwo hier mit. In die Sparkasse. Geld hier oder ich pinke? Pinke, pinke. Pinke, pinke oder ich pinkle? Ich lass mal eine Pistole. Dann schieße ich hier. Nee, es ist. Funktioniert. Ja, gut. Ja, nie was. Kenne euch. Stuttgart. Schon wieder am Meditieren. Nein. Yoga-Übungen machen. In meiner Gegenwart. Fremdjogeln. Wir haben schon gewettet. Wenn du jetzt angefangen hast, dich gesund zu ernähren, nächstes Jahr machst du dann auch Yoga. Nächstes Jahr werde ich Yoga-Lehrer, natürlich. Gewonnen. Gute Yoga mit K. Und die halt deinen Arsch noch offen. Das ist der. Das ist die wesentlichste Yoga-Übung in ganz Indien. Das weiß gar keiner. Das ist eigentlich die. Haben wir viel aus dem Zugfenster gesehen. Nein, das ist beim Yoga der ja. Überhaupt. Entspanne deinen Arschloch. Doch, das ist die größte Übung. Das kriegen fast Weil ein Verklemmter, der sich über, der verklemmt da immer. Der sitzt immer so klamm, heimlich. Klemmt heimlich. Dann muss ich ja schon ziemlich weit sein. Ja. Sie sind schon ziemlich weit. Das ist ein offenes Geheimnis. Rolling, rolling, rolling. Er ist bei den TMs auch immer gehüpft. Dann. Bei wem? Ich hab dich schon verstanden, meinst du mich? Nein! Ich habe noch nie was mit TM zu tun gehabt. Jetzt ja. Jetzt ja. Ja doch, mit Rieke. Glaubst du, du hast noch eine Biografie? Also doch. Wisst ihr? Jetzt erinnert er sich. Ja, da habe ich 2 Jahre in das, was mit TM-Kommune war. Ich sehe das. Lass dich jetzt nicht fallen, ich nee. Man denkt, man könnte noch Geheimnisse haben, aber... Ja. Du siehst, Pakas, das macht einen guten Yoga-Lehrer. Der sieht das. Nennt man Yoga-Faschist hier. Der kennt deine ganzen... Ich habe mir auch ein bisschen drin gelesen. Ich dachte, Karl hat doch nicht so unrecht. Nur weil, jetzt liest er die ganzen alten Schriften da, Ding, und oh, guck, das sagen sie da schon. Ich dachte, Karl hat mir wieder einen vorgelogen hier. Ja, habe ich gedacht. Ja, ich nicht, das denkst du immer. Brauchen wir Bestätigung von Faschisten da. Yoga-Faschisten. Aber das war so eine komische Tradition, ganz traditionelle Übersetzung, aber man konnte trotzdem. Schimmerte. Das Schimmern sehen. Ja. Schimmerte durch. Ja. Naja. Das Parfüm aus dem ganzen Mist hat sich durchgesetzt. Kann man nicht totschreiben, ne? Nee, anscheinend nicht. Man kann. Irgendeiner kann es bestimmt. Einer schafft's. Einer schafft's immer. Ja, noch irgendeine letzte Annahme. Das war der Einführungsabend. Morgen holt ihr aber alle eure Listen raus, ne? Das war noch keine so gute Reklameveranstaltung heute. Was? Ja, der Einführungsabend heute. Für was? Für die restlichen 2 Wochen. Du kannst auch nach Hause fliegen. Nee, kann ich halt nicht. Ich flog erst in 14 Tagen. Mich gefangen. Jetzt bin ich gefangen. Rakash, du weißt immer, es richtet sich nach den Fragen. Ich weiß, aber ja. Ich meine, ich kann... Streng dich mal ein bisschen ich an. Ich kann dich verstehen. Streng dich mal ein bisschen an. Ja. Nicht nur meckern. Ich meckere mich. Ich versuche nur ein bisschen zur Unterhaltung beizutragen. Nee, ich kann es schon verstehen. Ich bin nur über Bächelein gesprungen. Wie bitte? Wie bitte? Ich bin nur über das Bächelein gesprungen? Ja. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, wo das herkommt, aber du hast Knüppel aus dem Schleim. Der Schleim streckt dich, oder was? Mädel streckt, Wer deckt wen? Wer deckt? Rakash hat wieder das Märchenstunde nicht begriffen. Ja, so ist es. Na gut, ja, 10 Uhr morgen früh. Meine Güte. Sonntagsandacht. Morgen gibt's. Morgen feiern wir, Stuttgart hat gewonnen. Du bist gegen. Du bist allein. Du bist allein. Du hast ja keine Verbündeten.